Grundtatsachen der deutschen Geschichte. Viel hat der europäische Genius erfunden und der Welt gegeben, Böses und Gutes. Solche Dinge zumeist, die zugleich gut und böse waren. Darunter den Staat, darunter die Nation. Sie sollen uns nicht vormachen, dass es anderswo in Asien und in Afrika Nationen und Staaten vor dem gegeben hätte. Dort werden sie heute gemacht und nachgemacht, und dort werden die von Europa geprägten Formen als Waffen gegen Europa verwandt. Am Ende ist das nicht ungerecht und keine Demütigung, wenn wir es richtig auffassen. Seit die europäischen Gesellschaften sich formten, seit es Europa gibt, ist es in Nationen zerfallen. Dies gehört beides zusammen, die Einheit der europäischen Kultur und die Vielheit der Nationen. Man mag die Identität Europas bestreiten wegen seiner jederzeit wirksamen inneren Unterschiede und seiner mannigfachen Verbindungen mit nicht-europäischen Kulturen, etwa der islamischen, das nützt aber nichts. Denn die Einheit und Wirklichkeit der Nationen, auf welche solche Europaskeptiker hinaus wollen, kann man mit ähnlichen Argumenten bestreiten. Leugnen wir nicht das mit Händen zugreifende. Als Inbegriff fruchtbarer Gemeinsamkeiten, als ausstrahlende Macht, welche die Erde durchforschte, den Kontinenten und Inseln ihren Namen gab, auf die sie heute noch hören, als Hauptverursacherin und geistigen Quell der gegenwärtigen Weltsituation hat es Europa gegeben. Europa mit seiner katholischen Religion, mit seinen Monarchien, seinem Adel und Bürgertum, mit seinen Städten und mittelalterlichen Parlamenten, seinen Kreuzzügen und Entdeckungsfahrten, seiner Wissenschaft, seiner Kunst, seiner Musik, mit seiner Politik. Aber diese Einheit ist immer zugleich Vielheit gewesen, und die Vielheit ist nicht gegen die Einheit, zu deren Schaden, sondern gleichzeitig mit ihr entstanden. Es gab nicht anfangs ein großes christliches Europa, welches durch die Nationen zerstört worden wäre. Das ist eine Legende. Die Gesellschaft, welche aus dem dunklen Zeitalter des Werdens, dem nachrömischen Zeitalter, allmählich sich erhob, war bereits eine in Nationen geteilte. Und wenn es auch mit der Vollendung des Nationalstaates noch gute Weile hatte, so wollten doch wenigstens England und Frankreich schon im 13. Jahrhundert klärlich auf den Nationalstaat hinaus. Aber Staaten und Nationen blieben aufeinander bezogen. Es konnte sie nicht alleine geben, gab die eine nur, wenn es auch die anderen gab. Ihr Wetteifern, ihr Miteinander und Gegeneinander hat Europa groß gemacht. Es hat, das ist wahr, als es gar zu arg damit wurde und die rechte Zeit für solches Spiel schon vorüber war, auch zur europäischen Selbstzerstörung geführt. Das geschieht ja aber in der Geschichte nicht selten, dass das, was uns wachsen lässt, uns auch zerstört. Jedenfalls, die Begriffe Europa, Staat, Nation widersprechen sich ursprünglich nicht. Sie bedingen einander. Selbst der Nationalismus des 19. und 20. Jahrhunderts ist eine höchst internationale Sache gewesen. Es haben die einzelnen Nationalismen einander angespornt und nachgeäfft und die gleichen Worte für die gleiche Sache gebraucht. Gerade der blödeste Nationalismus, durch den man Europa zerreißen und leugnen wollte, bewies gegen Europa gar nichts, denn er war eine gesamteuropäische Krankheit. Man kann die Geschichte einer europäischen Nation zu irgendeiner Zeit nicht erzählen, ohne zugleich das ganze Europa im Auge zu haben. Man kann die Geschichte Europas nicht erzählen, ohne die Einheit des Gegenstandes in nationale Vielheit zerfallen zu lassen und aus ihr wieder zur Einheit zu sammeln. Die Geschichte jeder europäischen Nation ist grundverschieden von der der anderen, unvergleichlich, einzigartig und ist auch wieder den anderen nahe und ähnlich. Alle Nationen haben im engen, freundlichen, feindlichen Kontakt miteinander gestanden und aufeinander eingewirkt. Deutsche und Italiener, Italiener und Spanier, Spanier und Franzosen, Engländer und Franzosen, Engländer und Spanier, Franzosen und Deutsche, Skandinavier und Deutsche und Engländer, Deutsche und Polen und Tschechen und Südslawen und Ungarn. Keine der nationalen Geschichten darf uns als Norm gelten, so dass man etwa zu bedauern hätte, dass andere nicht ebenso verlaufen sind. Oft haben Historiker bedauert, dass Deutschland und Italien im Mittelalter nicht ebenso zu Nationalstaaten geworden sind wie Frankreich, dass in Deutschland der Reichsgedanke eine solche Entwicklung verhinderte. Gehört hier aber nicht alles zusammen? Wer kann sagen, ob Frankreich überhaupt ein Nationalstaat hätte werden können, wenn Deutschland bei Zeiten einer geworden wäre? Hier hat immer ein Volk gewisse Existenzformen verwirklicht, weil andere sie nicht verwirklichten. Wenn wir selbst zugeben, dass Englands Geschichte glücklicher gewesen ist als die der kontinentalen Völker, ich denke, man muss das zugeben, so hat doch England es selber und glückhaft anders sein können als wir, nur eben dadurch, dass wir nicht waren wie England. Einzigartig sind auch die Schicksale jenes europäischen Teilstammes, den der Gott der Geschichte im Zentrum unserer Halbinsel hat werden lassen. Einzigartig und zugleich eng verbunden mit den anderen Teilstämmen, den Großen und den Kleinen. Wer sich in die Geschichte der deutschen Nation vertieft, der hat leicht den Eindruck eines unruhigen Lebens in Extremen. Einmal klaffen Idee und Wirklichkeit weit auseinander, wie zur Zeit des mittelalterlichen Reiches, als die deutschen Könige und sich so nennenden römischen Kaiser um ein fantastisches, weit über die Sprachgrenzen hinausgehendes Imperium kämpften, indes das eigentliche Deutschland in eine Unzahl kleiner Territorialstaaten zerfiel? Einmal sehen wir die Nation gegen sich selber wüten und eine lange Orgie der Selbstzerstörung feiern, wie zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Einmal erreichen deutsche Gestalten die höchsten geistigen Höhen, auf denen je Menschen gelebt haben, indessen gleichzeitig trübe Mittelmäßigkeit den öffentlichen Ton beherrscht. Von apolitischer Ruhe wendet Deutschland sich zur aufgeregtesten politischen Tätigkeit, von buntscheckiger Vielgestalt zu radikaler Einheitlichkeit. Aus Ohnmacht erhebt es sich zu aggressiver Macht, sinkt zurück in Ruin, erarbeitet sich in unglaublicher Schnelle neuen, hektischen Wohlstand. Es ist weltoffen, kosmopolitisch, mit Bewunderung dem Fremden zugeneigt, dann verachtet und verjagt es das Fremde und sucht das Heil in übersteigerter Pflege seiner Eigenart. Die Deutschen gelten als das philosophische, spekulative Volk, dann wieder als das am stärksten praktische, materialistische, als das geduldigste, friedlichste, und wieder als das herrschsüchtigste, brutalste. Ihr eigener Philosoph, Nietzsche, hat sie das täusche Volk genannt, weil sie die Welt immer wieder mit Dingen überraschen, die man gerade von ihnen nicht erwartet. Und so mag man als Deutscher von benachbarten Nationen, den Schweizern, den Holländern, wohl manchmal denken wie Hölderlin, der Dichter, von einem glücklicheren Freund. Manch Leben ist, wie Tag und Nacht, verschieden. In goldener Mitte wohnest du. Freilich kann man das deutsche Volk nicht ernsthaft mit jenen kleinen germanischen Nationen vergleichen, die sich rechtzeitig von ihm trennten, um im engen Raum eine ausgeglichene und freie Existenz zu finden. Spielerisch mag man sich ein Europa vorstellen, das nur aus solchen behaglichen Kleinstaaten bestanden hätte. Die Geschichte hat es anders gewollt. Dort, wo es Spanien, Frankreich, England, Russland gab, da musste es früher oder später auch Deutschland geben. Nur gegen diese anderen Schicksalsvölker Europas hat es Sinn, das Deutsche zu halten. Und sie haben alle, wenn man näher hinsieht, nur selten in goldener Mitte gewohnt. Wir standen weder unter einem besonderen Segen noch unter einem besonderen Fluch. Alle Nationen Europas standen unter beidem, dem Fluch, dem Segen. Alle haben dem gemeinsamen Vaterland viel Gutes und viel Schaden getan. Man hat oft gesagt, dass, im Gegensatz zu glücklicheren Ländern, Deutschland keine natürlichen Grenzen habe. Diese Behauptung ist nicht ganz ohne Grund, muss aber alsbald eingeschränkt werden. Denn es heißt doch, der Natur zu viel politische Voraussicht zutrauen, wenn man glaubt, sie habe unseren Kontinent durch Meere, Gebirge und Flüsse säuberlich in einzelne Becken eingeteilt, in welchen die Völker auf ihrer Wanderschaft sich hätten versammeln und in ihnen ein endgültiges Genüge hätten finden können. Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze, hat Ernst Moritz Arndt geschrieben, und daran ist so viel richtig, dass niemand sagen kann, warum in aller Welt ein Strom eine Grenze sein soll. Dass Gebirge nicht notwendigerweise politische Grenzen sind, zeigt ein Blick auf die Karte von Nordamerika, auch der Schweiz oder Österreichs. Und vollends das Meer ist nie so sehr Grenze wie Verlockung zum Überschreiten dieser Grenze zu Handel, Kolonisation, Eroberung und Reichsgründung gewesen. Staaten sind geschichtliche Gebilde, die mit dem Willen der Natur so gut wie gar nichts zu tun haben. Es war nicht Wille der Natur, dass Portugal selbstständig blieb, aber nicht Katalonien, nicht die Bretagne. Dass England eine Weltmacht wurde, anstatt eine römische oder französische Provinz zu bleiben. Dass die großen Städtebünde des Mittelalters, der lombardische, der rheinische, ins Nichts verschwanden, während ein viel kleinerer, schwächerer, um den Vierwaldstätter See gruppierter, sich zum schweizerischen Nationalstaat entwickelte, was hat es mit natürlichen Grenzen zu tun? Die Franzosen haben zuerst die Tatsachen der Geschichte mit den Tatsachen der Natur verwechselt und in den 1790er Jahren von den natürlichen Grenzen ihrer Republik zu reden angefangen. Es kam ihnen teuer zu stehen. Später fanden die Amerikaner es naturgewollt, dass der ganze nordamerikanische Kontinent ihnen gehören sollte. Gegenüber den armen Indianern, gegenüber Spanien und Mexiko kamen sie auch ziemlich weit mit dieser Forderung. Aber die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada ist künstlich vom Atlantik zum Pazifik. Und diese Grenze haben die Amerikaner respektiert, nicht weil es das Natürliche, sondern weil es das politisch Richtige war. Die Natur hat keinem Staatswesen vorgeschrieben, wie groß oder klein es sein solle. Was meinen wir dann, wenn wir sagen, dass Deutschland keine natürlichen Grenzen habe? Nur dies, dass seine Begrenzung oder Nichtbegrenzung etwas anders geartet ist als die Begrenzung anderer Staaten. England-Schottland ist von Wasser umgeben. Frankreich hat im Westen den Ozean, im Süden Gebirge und Meer, im Südosten ein wenig Gebirge, was alles es aber mehrfach überschritten hat. Im Norden und Nordosten hat es offenes Land. Deutschland hat Gebirge im Süden, Meer im Norden, offenes Land im Osten und Westen. Das ist der ganze Unterschied. Es liegt in einer Mitte, so wie Polen, Persien und andere Länder mehr. Ein mysteriöses Schicksal der Grenzenlosigkeit brauchen wir aus dieser Mitte nicht zu machen. Es ist eine Mitte zwischen Romanen und Slawen. Das ist allerdings für das Werden und Sein der Deutschen von großer Bedeutung gewesen. Ihren romanischen Nachbarn waren die Deutschen zu gewissen Zeiten kulturell unterlegen. Ihre Gesellschaft formte sich etwas später, etwas langsamer. Die europäische Zivilisation hat sich vom Westen und Süden nach Osten und Norden ausgedehnt, so dass auch West- und Süddeutschland im Mittelalter reicher entwickelte Formen wirtschaftlicher, politischer, kultureller Existenz aufwiesen als Ostdeutschland. Dies etwas früher Daransein des romanisierten Westens hat aber keine dauernde Wirklichkeit gehabt. Im Hochmittelalter war Köln eine Hauptstadt der Christenheit so gut wie Paris. Versammelte der Hof der Hohen Staufen um sich die Blüte der ritterlichen Kultur so gut wie der der Kapetinger. Wenn dann viel später die Deutschen gegenüber ihrem westlichen Nachbarn abermals ins Hintertreffen gerieten, wenn sie im 17., im 18., ja selbst im 19. Jahrhundert in gewissem Sinn Nachahmer des fortgeschritteneren Westens waren, so hatte das nichts mit ihren barbarischen Ursprüngen zu tun. Die lagen um nichts weiter zurück als die der Briten. Es ist durch gewisse neuere wirtschaftliche, politische, geistige Entwicklungen zu erklären. Selten aber auch waren die Deutschen ihren romanischen Nachbarn überlegen. Hier herrschten im Wesentlichen Ebenbürtigkeit, Gemeinsamkeit und solche Konflikte, die, wie jene zwischen den Päpsten und den deutschen Kaisern, eben aus der Gemeinsamkeit der kulturellen Sphäre stammten. Anders im Osten. Den slawischen Völkern waren die Deutschen meistens, nicht immer und überall, kulturell überlegen. Hier waren sie bedroht und Bedroher. Hier hatten sie es bis ins späte Mittelalter mit eigentlich Fremdem zu tun und noch in neueren Zeiten mit wesentlich anderen. Wir brauchen uns dabei auf die Frage, was eine Rasse sei, gar nicht einzulassen. Gerade dort, wo sie einander begegnen und sich bekämpfen, pflegen Rassen sich auch zu vermischen, wie denn im Osten die Deutschen sich reichlich mit den Slawen vermischten, nachdem sie im Süden längst mit den eroberten Kelten eins geworden waren. Sprechen wir von den deutschen und slawischen Rassen, so meinen wir nicht biologische Einheiten, sondern historische Mächte, durch Sprache, Sitte, auch etwa Religion voneinander geschieden. Solche Mächte stießen im Osten aufeinander, und es strebte die eine, sich auf Kosten der anderen auszudehnen. Wohl ist bei dem Vordringen der Deutschen im Osten mehr friedliche Siedlung, weniger Rassen- und Glaubenskampf im Spiel gewesen, als slawischer und deutscher Nationalismus nachmals wahrhaben wollten. Deutsche Kolonisten waren begehrt in Polen und Böhmen. Grausame Unterdrückungen wie jene der heidnischen Preußen, die Ausnahme, nicht die Regel. Dennoch hat diese offene Situation im Osten den Charakter der Deutschen als Nation stark mitbestimmt. In neuerer Zeit sind besonders die beiden östlichen Staatsgebilde Deutschlands, Österreich und Preußen, durch die Art ihres Kontaktes mit dem Slawentum charakterisiert gewesen, so dass ihnen gegenüber sich ein reines oder Binnendeutschland abzeichnete, dem es an solchem Kontakt fehlte und das nach Westen schaute. Hier haben wir ein paar Grundtatsachen der deutschen Geschichte. Die vergleichsweise Geringfügigkeit von Deutschlands Seeverbindungen, die Weite seiner Landverbindungen im Westen und Osten und Südosten und die slawische Nachbarschaft. Nachdem die Geschichte sie einmal gemacht hatte, konnte kein geschichtliches Tun sie mehr ändern. Das Reich, später Römisches Reich, noch später Heiliges Römisches Reich, zuletzt Heiliges Römisches Reich deutscher Nation genannt, ist für die deutsche Geschichte nicht so sehr durch seine Erfüllung bedeutungsvoll gewesen, denn so recht erfüllte Wirklichkeit war es nie. Stark gewirkt hat es auf zweierlei Weise. Erstens durch das, was es hinderte, welcher Hinderung gewisse positive Entstehungen und Mächte entsprachen. Zweitens durch seine Legende, seine Vorstellung, Idee, Erinnerung. Wir sehen hier ab von dem Fränkischen Reich, dessen Regent Karl der Große sich den römischen Kaisertitel beilegen ließ. Damals gab es noch keine Deutschen, so wenig wie es Franzosen gab. Dagegen war das unter Otto dem I. hergestellte Königtum und Kaisertum schon ein in Deutschland zentriertes, ein deutsches. Das ist seither so geblieben. Wie weit und vage im Süden und Westen auch die Grenzen des Reiches gezogen waren, wie völkerumfassend, christlich, universal auch der Gedanke war. Die Wirklichkeit konnte dem Gedanken nie entsprechen, nur in kurzen Augenblicken ihm halbwegs zu entsprechen scheinen. Es konnte im Mittelalter keine Cäsaren im Stil des Augustus geben, aber auch keine Präsidenten einer freien Gemeinschaft der christlichen Völker. Dazu war Europa viel zu weit, zu zerklüftet, bald auch zu tief in seinen Nationalitäten unterschieden. Was von der Phantasmagorie des Reiches in die Wirklichkeit niederschlug, das war eine sonderbar gespannte, oft unglückliche Verbindung Deutschlands mit Italien. Es war andererseits die Aufspaltung Deutschlands in territoriale Herrschaften, welche endlich alle politische Realität in sich aufsogen und darstellten, die es in jenen Gegenden überhaupt gab. Dann war der Kaiser der größte Territorialherr oder gar nichts. Das Reich hätte eine Kuppel sein sollen, welche die Länder des christlichen Erdenrunds schön überdachte. Zum Schluss war es nur noch eine innerdeutsche politische Vielgestalt, die es schlecht und recht überbrückte. Und dies Universum war brüchig genug. Andere Völker entwickelten sich allmählich zur Einheit hin. Deutschland, das mit dem Reich angefangen hatte, endete in unauflösbarer, erstarrter Vielgestalt. Als von Italien her nach Spanien, Frankreich, England übergreifend Idee und Praxis des modernen Staates zu erscheinen begannen, da gab es in Deutschland keine werdende Zentralmacht, der sie hätten zugutekommen können. Also kamen sie den Territorialstaaten, den Fürsten, zugute. Und so blieb es bis tief ins 19. Jahrhundert hinein. Ich will nicht sagen, dass das in jeder Beziehung ein Unglück gewesen sei. Müssen ja nicht immer alle Völker denselben Weg gehen. Jedenfalls war es ein anderer Weg und hat an extremen, wunderlichen Stationen vorbeigeführt. Zu dem Zeitpunkt, zu dem unsere Erzählung beginnt, sagen wir im Jahre 1789, gab es im Reich 1789 territoriale Herrschaften, von denen einige in Wahrheit selbstständige Staatsgebilde, europäische Mächte waren, während die Mehrzahl aus ein paar Schlössern und Dörfern bestand. Die politische Vielgestalt Deutschlands hat nichts mit seiner Natur und Geographis, auch nichts mit seinen geschichtlichen Anfängen zu tun. Verschiedenartig sind die deutschen Länder allerdings. Wer sich im Schwarzwald, am Main und Neckar, in den Alpenländern zu Hause fühlt, der wird sich fremd vorkommen in der Lüneburger Heide. Dasselbe gilt jedoch für die alten Provinzen Frankreichs, die Provence etwa und die Bretagne. Deutschland ist in seinem Inneren nicht reicher an landschaftlichen, klimatischen Verschiedenheiten als andere europäische Länder. Was dann die frühe deutsche Geschichte betrifft, so hat man wohl von dem römischen Limes als einer Ursache deutscher Spaltung gesprochen. Von der Tatsache also, dass die Römer die Lande südlich der Donau und westlich des Rheins jahrhundertelang besetzt hielten, das Gebiet zwischen Nordrhein und Elbe aber bald räumen mussten und über die Elbe nicht hinauskamen. Ich kann mich nicht davon überzeugen, dass dies ein Grund des deutschen Staaten- und Herrschaftssystems in neueren Zeiten ist. Am Ende hätte es eine Teilung in zwei wahrscheinlicher gemacht als eine Aufspaltung in 1789 Herrschaften. Dass die Römer einmal da waren, das mag wohl lange Zeit einen Unterschied machen, aber es macht doch nicht in alle Ewigkeit einen lebendigen Unterschied. Auch die verschiedenen Stämme, als welche die Germanen einst ins Licht der Geschichte getreten waren, hatten für die deutsche Staatenbildung nicht die Bedeutung, welche noch die Reichsverfassung von 1919 ihnen zutraute. Die alten Stammesherzogtümer waren früh verschwunden. Die Landesfürsten, welche sich im Laufe des Mittelalters erhoben, waren ursprünglich Beamte des Königs und Feudalherren, Inhaber eines Bündels von Funktionen und Nutznießer eines Netzes feudaler Verpflichtungen, die sie allmählich in ihrer Person und Familie zu einer Landesherrschaft verbanden. Im Falle Bayerns fiel diese Herrschaft mit einem Teil des alten Stammesgebietes zusammen. Andere, wie Hessen und Sachsen, hatten von dem alten Stammescharakter wenig mehr als den hochtönenden Namen. In modernen Zeiten hieß die größte Preußen, nach einem ausgerotteten Heidenstamm. Die Mehrzahl gab schon durch ihre Namen zu erkennen, dass es sich um Feudalherrschaften handelte, die in einer Burg- oder Residenzstadt ihren Mittelpunkt hatten. Es ist nicht ursprünglich, es ist geschichtlich geworden. Die Österreicher gehörten zum Stamm der Bayern. Die Geschichte, und zwar die moderne Geschichte, hat sie zu etwas anderem gemacht. Warum nun denn aber die politische Spaltung Deutschlands. Der Historiker kann oft keine von der Wirkung abgetrennten Ursachen nennen. Er kann dann nur sagen, so kam es und eben darum ist es so gekommen. Beschreibung und Erklärung werden eines. Im Ereignis selber liegt dann auch sein Grund. Oder wieder, wir helfen uns mit bloßen Worterklärungen, wenn wir etwa sagen, in den Deutschen lag eben ein Etwas, dass sie nach der politischen Vielheit streben und die Gespaltenheit ihrer alten Stammesorganisation unter völlig veränderten Umständen reproduzieren ließ. Was die menschliche, persönliche Seite der Sache betrifft, so findet sich der Typus des echten, zupackenden Politikers in neueren Zeiten durchaus im Lager der Fürsten, nicht des Reiches. Meister der Politik wie Moritz von Sachsen, Maximilian I. von Bayern, Friedrich Wilhelm von Brandenburg haben dem Reichsgedanken nicht gedient. Der einzige Politiker von Genie, der eine Zeit lang mit dem Reich große Pläne vorhatte, Wallenstein, hat sich als Beauftragter der österreichischen Territorialmacht, später aber als Potentat auf eigene Faust fühlen müssen. Die Frage wäre dann, warum die klügsten politischen Energien von den Fürstenstaaten absorbiert wurden, worauf es keine andere Antwort gibt als diese. Das Reich war von Anfang an mehr eine Sache der Einbildung als der Wirklichkeit und wurde vollends seit dem Fall der Hohenstaufen mehr und mehr zur Phantasmagorie. Eine solche aber kann gar keine Realpolitik brauchen, kann sie nicht in sich aufnehmen, obgleich Realpolitik sich noch der Phantasmagorie zu ihren eigenen Zwecken bedienen mag. So hat das Haus Habsburg vom 16. zum 18. Jahrhundert sich des Reichsgedankens zur Förderung seiner eigenen Macht und Herrlichkeit bedient. Reich und System der Fürstenstaaten entsprechen einander. Der weite, aber fantastische Charakter des einen, der kleinliche, aber reale Charakter des anderen. Für die politische Existenz der Deutschen sind beide von Bedeutung gewesen. Die Erinnerung des Reiches hat die Entwicklung des modernen Nationalstaates aufgeschoben, behindert, schließlich ihn mitgeformt und verfälscht. Ein guter Teil des politischen Überlegenheits- und gleichzeitigen Unterlegenheitsgefühls der Nation stammt ursprünglich von dort. Wir waren mehr als die anderen, weil wir das Reich inne gehabt, die Ordnung gebende Mission der Römer geerbt zu haben glaubten. Wir waren weniger, weil die veraltete, schwerfällige Maschinerie des Reiches den aktionsfähigeren westlichen Nationalstaaten so lange unterlegen gewesen war und unsere politische Wirklichkeit zumeist in engen, jeder großen geschichtlichen Sendung entbehrenden Fürstenstaaten zentrierte. Das ist so gekommen, und man kann nur darüber staunen, dass es so kam. Denn wenn keine der im frühen Mittelalter entstandenen Nationen beanspruchen konnte, der Erbe Roms zu sein, die Deutschen konnten es am Ende doch noch weniger als unsere lateinisch redenden Nachbarn im Westen und Süden. Und nie hat Europa uns die römische Ordnungsmission anvertraut. Das Reich war Deutschlands westliches Gesicht. Es war die Form, welche Deutschland den Beziehungen zu seinen westlichen und südlichen Nachbarn zu geben versuchte. Die Niederlande, Lothringen, Burgund, Italien sollten in der einen oder anderen Weise Teile des Reiches sein. Es war statisch gemeint, eine bestehende rechte Ordnung. Die Italienzüge der deutschen Kaiser sollten nicht das Reich mehren, sondern eine gültige Ordnung wiederherstellen, die verwilderte Wirklichkeit unter die Idee zwingen. Sie sollten praktisch den Kaisern in Italien die Machtmittel gewinnen, die sie in Deutschland nicht hatten und durch die sie Deutschland zu unterwerfen hofften, ein Zweck, der nie erreicht wurde. Im Osten, dort wo die Deutschen bedroht und Bedroher waren, spielte das Reich eine geringe Rolle. Hier war Unruhe und Unterdrückung, hier wurde auf neuem Grunde Neues geschaffen, nicht eine alte Phantasmagorie erneuert. Hier handelten deutsche Teilmächte auf eigene Faust, die Dynastien der Babenberger, Askanier, Welfen, der Deutsche Orden, Habsburger und Hohenzollern. Eine Folge davon war, dass die deutsche Nation im Osten zuerst der Sache, dann auch der Form nach, aus dem Reich herauswuchs. Im Westen und Süden schloss das Reich Gebiete ein, die nicht deutsch waren oder die allmählich aufhörten, es zu sein. Im Osten schloss es Gebiete aus, die allmählich deutsch wurden. Die beiden stärksten staatlichen Konzentrationen der Deutschen in neuerer Zeit, Österreich und Preußen, sind so schließlich in einigen ihrer Schwerpunkte außerhalb des Reiches zu liegen gekommen. Und unabhängig vom Reich, unabhängig selbst von den deutschen Teilmächten, lebten Angehörige der deutschen Nation inmitten polnischen, tschechischen, madjarischen Volkstums, lebten sie in den Städten als Handwerker und Kaufleute. Ein Deutschtum im Ausland, Jahrhunderte bevor es diesen Ausdruck gab. Die Verflochtenheit der Deutschen in das Leben Osteuropas konnte im Zeitalter des Imperialismus, das ist in moderner Zeit, den falschen Glauben gebären, es sei der Osten das eigentliche Tätigkeitsfeld des Reiches. Die legendäre Überlieferung der von den Deutschen gewährten und gelenkten übernationalen Ordnung, die nun zugleich nationale Herrschaft sein sollte, wurde auf Gebiete übertragen, mit denen das mittelalterliche Imperium nichts zu tun gehabt hatte. Dieser eingebildete Glaube, diese Forderung haben in unseren Tagen endlich zu einer schrecklichen, in ihren Folgen noch immer nicht abzusehenden Niederlage der Deutschen im Osten geführt. Eine andere Grundtatsache, ein Grundereignis der deutschen Geschichte, ist Luthers Rebellion. Die Frage, woher Religion komme und inwieweit sie etwa von anderen, nicht religiösen Verhältnissen mitbestimmt sei, überlassen wir hier sich selber. Im Leben hängt alles zusammen und alles wirkt aufeinander. Es genügt zu sagen, dass Religion überall mitbestimmend gewesen ist. Wie könnte es anders sein? Wie sollten die Begriffe, die der Mensch von sich selber macht, von seinem Platz in der Welt, vom Verhältnis zu seinem Mitmenschen, von seinen Pflichten und Rechten, vom Grund und Sinn des Seins, wie sollte, was er glaubt und hofft und fürchtet, nicht zurückwirken auf die Organisation der Gemeinschaft? Zwar hat Karl Marx spöttisch bemerkt, selbst im christlichen Mittelalter habe der Mensch von Religion nicht leben können, worin er offenbar recht hatte, wie aber der Mensch lebte, unter welchen Formen der Herrschaft, des Rechts, der Furcht und des Trostes, unter welchen wirtschaftlichen, moralischen, ästhetischen Regeln, das ist von der christlichen Kirche mitbestimmt worden. Was dann die moderne Spielart des Christentums, Protestantismus genannt, betrifft, so haben alle Völker und Staaten Westeuropas sich im 16. Jahrhundert mit der römischen Kirche auseinanderzusetzen angefangen. In einigen, in Spanien und Italien, in Ungarn und Polen, triumphierte die katholische Gegenreformation, die aber nun nicht mehr so sehr dem römischen Oberhaupt wie dem katholischen Staat, vor allem der Macht des spanischen Imperiums, zugute kam. In Frankreich blieben nach schlimmen Religionskämpfen die Protestanten eine Minderheit. Zeitweise sehr mächtig, dann geduldet, dann verfolgt, zum Schluss eine kleine, aus dem Leben des modernen Staates aber nicht wegzudenkende, in Wirtschaft und Wissenschaft, in Philosophie und Politik charakteristisch tätige Gruppe. Von ferne ist ihr die katholische Gemeinde Englands zu vergleichen, auch sie eine zahlenmäßig geringe, verdächtigte Minderheit, die sich erst im 19. Jahrhundert die bürgerliche Gleichberechtigung erkämpfte. In Deutschland hat der Konfessionsstreit des 16. Jahrhunderts die Nation glatt in zwei Hälften gespalten. Das ist so sonst nirgends gewesen. Und man kann nur sagen, dass es in Deutschland so gekommen ist, obgleich es anscheinend auch ganz anders hätte kommen können. Der Protestantismus war ursprünglich eine deutsche Sache. Hier entstand er. Hier, man muss dies missbrauchte Wort gebrauchen, wir haben kein anderes, wurde er in wenigen Jahren zur Volksbewegung. Hier wurde er inkarniert von einer Persönlichkeit, die, wenn nicht mit ihrer Geistesschärfe, da war Calvin Luther überlegen, so doch in ihrer Popularität, mit der ausstrahlenden Kraft und Tiefe der Seele unter allen geistlichen Vollbringern der Zeit unvergleichlich dasteht. Der Dichter und Sprachschöpfer, der Mystiker, der hinreißende Prediger, der instinktsichere, schlaue Politiker und Demagoge Martin Luther, warum konnte er der Nation nicht neue geistliche und weltliche Einheit geben? Warum scheiterte er an dem, was ein paar kluge englische Herrscher ohne sonderliche Fairnisse bewältigten? Die Dinge, mit denen der große Mann sich zu befassen hatte, waren zu heillos verwickelt. Er konnte sie nicht entwirren. Der deutsche Kaiser der Lutherzeit hätte das Reich gerne unter die Kontrolle seines dynastischen Mächteblocks gebracht. Aber er war zugleich der König von Spanien, war längst kein Deutscher mehr. Die Einheit, die er gebracht hätte, wenn man ihn hätte gewähren lassen, wäre nicht freie Einheit von innen, sondern Herrschaft von außen gewesen. Karl V. konnte sich nicht an die Spitze der protestantischen Bewegung stellen, die, siegreich, sein vielsprachiges Imperium in protestantische Nationalstaaten zerteilt hätte. Er konnte sie nur bekämpfen. Das Ergebnis war eine Teilung anderer Art. Die Gegenreformation siegte in Österreich, in Bayern, am Rhein und in vereinzelten Gegenden Mitteldeutschlands. Norden und Osten blieben protestantisch. Als Nutznießer der ganzen verworrenen Revolution gingen noch einmal die Fürsten hervor, die protestantischen, die ihre Staaten durch Kirchengut bereicherten und von denen nun jeder in seinem Gebiet sein eigener Papst war. Ebenso die katholisch gebliebenen. Welche Religion einer haben sollte, bestimmte von nun an der Landesherr. Klassenkämpfe spielten unglücklich hinein. Wann immer in der Geschichte Europas das einfache Volk mit den ursprünglichen Texten des Evangeliums in Berührung kam, dann entbrannte sozialer Aufstand, denn es ist eine Botschaft der menschlichen Gleichheit und Gerechtigkeit und den Reichen feindlich gesinnt. Luther verstand es anders. Die gehässige Haltung, die er während des Bauernkrieges einnahm, die Brutalität, mit der er zur Vernichtung der Rebellen aufrief, nahm seiner Sache viel von ihrem Glanz und der allgemeinen Atmosphäre viel von ihrer Hoffnung. Der so große Unordnung gestiftet hatte, war im Grunde ein Konservativer, und es zeigte sich nun, dass er ein Mann der Ordnung um jeden Preis war. Ein Werk wie das von Luther ist vieldeutig. Es sind politische und apolitische, befreiende und verknechtende Elemente in ihm verborgen. Man nimmt sich daraus, was man brauchen kann, und macht damit, was ursprünglich nicht gemeint war. Dass ein jeder Christenmensch sein eigener Seelsorger sein konnte und der Vermittlung durch den geweihten Priester nicht bedurfte, dass das ganze tausendjährige Werk der römischen Autorität nicht mehr gelten sollte gegenüber dem lebendigen Verstehen der Heiligen Schrift, das war allerdings eine umstürzende, zum Guten und Schlechten befreiende Meinung. Aber die Freiheit, die Luther predigte, war nur innerlich, sie hatte mit politischer Freiheit nichts zu tun. Der gute Christ war ganz und gar Passivus, er war innerlich frei, auch wenn er in Ketten lag, und er war der Obrigkeit, jeder Obrigkeit, jeden Gehorsam schuldig. Die Obrigkeit aber sollte ein scharfes Schwert führen, denn der freiwilligen Disziplin der Untertanen war nicht zu trauen. Luther, der optimistisch genug war, die Autorität des Papstes zu brechen und das rechte Verstehen der Bibel dem einzelnen Menschen, jedenfalls sich selber, zuzutrauen, war doch auch wieder von finsterem Pessimismus gegenüber der menschlichen Natur erfüllt. Das Werk Luthers erhöhte so die landesfürstliche Autorität und wirkte gegen das Prinzip der ständigen Selbstverwaltung und Mitverantwortung, wie es sich im späten Mittelalter ausgebildet hatte. Er war despotisch, abergläubisch, und bald, nämlich sobald er selber aus der Gefahr der Verfolgungen heraus war, verfolgerisch. Und nun, wie verhalten sich die beiden oben erwähnten Grundtatsachen der deutschen Geschichte zu dieser dritten, Luthers Reformation? Es war das Reich, so schwerfällig, vielgestalt und in außerdeutsche Verhältnisse verwickelt, wie es um 1520 dastand, welches das Schicksal des Protestantismus entschied und allein die konfessionelle Spaltung verstehen lässt. Es waren die deutschen Teilmächte, die durch sie gewannen. Und da besonders die nach Osten schauenden neudeutschen oder kolonialen Gebiete Deutschlands, Brandenburg, Pommern und Preußen, protestantisch wurden, während das alte Reich im Süden und Westen überwiegend katholisch blieb, so hat die Reformation die Scheidungslinien zwischen den beiden Regionen oder Gesichtern Deutschlands noch einmal vertieft. In den mannigfachsten Formen, in entsetzlichen Kriegen und im friedlichen Wettstreit, in Staatenbildungen, kulturellen Abschließungen, politischen Parteiungen ist diese konfessionelle Zweiheit immer wieder in Erscheinung getreten. Wir spüren sie bis zum heutigen Tag. Zur Zeit Karls des V. und Luthers hatte das Reich noch einmal im Mittelpunkt der geistlichen und weltlichen Stürme gestanden, welche damals Europa erschütterten. Dann geriet es ins Hintertreffen. Der Protestantismus selber erstarrte. Unfruchtbare Disputationen traten an die Stelle der lebendigen, gewaltigen Erfahrung, wie sie einst im jungen Luther sich bahnbrach. Erstarrter, in feste staatliche Obhut genommener, wohlorganisierter und bestallter Protest hat an sich etwas Fragwürdiges. Eine Bewegung wie die protestantische muss sich immer wieder erneuern, vertiefen, über sich selbst hinausgehen, wie sie das in den angelsächsischen Ländern bis ins 20. Jahrhundert hinein periodisch tat. Auch wohl in Deutschland. Auch hier hat protestantische Innerlichkeit schöne Früchte getrieben, geistiges Leben zeugend, gemeindestiftend gewirkt. Von den lutherischen Landeskirchen aber wird man sagen müssen, dass bald keine fruchtbare Unruhe von ihnen mehr ausging. Die größten deutschen Protestanten sind am Ende jene, die, obgleich von lutherischer Abkunft, über alle kirchlichen, ja selbst christlichen Umschränkungen hinauswuchsen: Leibniz, Lessing, Hegel, Nietzsche. Die Erstarrung der lutherischen Revolution ist nicht der einzige Grund dafür, dass das Reich um 1600 nicht mehr den gleichen Platz in der Welt einnahm wie 100 Jahre früher. Es ist kaum der vornehmste Grund. Deutschland, das bisher alle großen Erfahrungen Europas mitgemacht hatte, Romanisierung und Christentum, Feudalismus und Kreuzzüge, Klöster und Universitäten, Städte und Bürgerstand, Renaissance und Reformation, machte nun die größte aller Erfahrungen nicht mehr mit, die beginnende Europäisierung der Welt. Seine Schiffe pflügten weder den Atlantischen noch den Indischen Ozean. Sein Handel schrumpfte, seine Städte verarmten, sein Bürgertum verknöcherte. Die unschätzbare Erziehung, welche die Kolonisation und der Kampf um die Kolonien bedeuten, die Erweiterung des Horizonts, die materielle Bereicherung und Intensivierung des Lebens, an alledem hatte Deutschland geringen Teil. Die großen Entscheidungen fielen anderswo. Indes die Holländer ihre Republik gründeten, die erste freie tätige Staatenföderation in modernen Zeiten, indes England sein heroisches Duell mit Spanien kämpfte, belauerten sich in Deutschland die protestantischen und katholischen Teilmächte, griff dieser oder jener Fürst nach einem verarmten Reichsstädtchen. In dem Augenblick, in dem die angelsächsische Kolonisierung Nordamerikas im Ernst einsetzte, die schicksalsträchtigste Entwicklung der modernen Geschichte, begann Deutschland seinen 30-jährigen Krieg. Große Kriege, geschichtliche Krisen überhaupt, können unter verschiedenen Aspekten gesehen werden. Es gibt nicht den einen einzigen rechten Schlüssel zu ihrem Verständnis. So hat man von dem sogenannten Ersten Weltkrieg gesagt, er sei vor allem ein Duell zwischen Deutschland und England gewesen oder zwischen Deutschland und Russland, ein neues Kapitel in dem uralten Kampf zwischen Germanen und Slawen, ein Krieg zwischen Demokratie und Autokratie, der letzte in einer langen Kette von Konflikten zwischen Deutschland und Frankreich und so fort. Vielleicht war er alles das und noch manches andere. Vielleicht war er im Grunde nichts von alledem und überhaupt nichts Sinnvolles, sondern eben Unsinn. Um einander umzubringen, haben die Völker noch immer irgendeine rationale Notwendigkeit, irgendeinen ideologischen Gegensatz gefunden. Von allen großen Kriegen der Neuzeit ist der Dreißigjährige der verworrenste, verrückteste, ein Wirbel sich überkreuzender, nie ganz deckender Gegensätze, aufeinander stoßender großer und kleiner Machtwillen, Fanatismen und Ängste. Er war ein Krieg zwischen den Konfessionen, den Katholiken und Protestanten. Und in diesem Krieg standen die katholischen Teilmächte, Bayern voran, auf Seiten der katholischen Habsburger. Es war auch ein Versuch Österreich-Spaniens, sich das Reich zu unterwerfen. Und gegen diesen Versuch standen die katholischen Fürsten, Bayern voran, mit den protestantischen zusammen. Die französische Intervention war nicht so sehr gegen Deutschland wie gegen die große internationale Habsburgermacht gerichtet, die ihren Schwerpunkt in Madrid hatte. Dagegen galt die schwedische Intervention nicht Spanien, sondern der Gefahr einer Erneuerung und Kräftigung des Deutschen Reiches in Norddeutschland und an der Ostsee. Der Mann, der eine solche Erneuerung und Konzentrierung erstrebte, von einer deutschen Flotte träumte, den Fürsten ihr Hütlein abziehen und aus Deutschland einen Staat machen wollte wie Frankreich und Spanien, Wallenstein selber, war kein Deutscher, sondern ein böhmischer Finanzier und Freibeuter von abenteuerlichem Genius, der mit seinen Vertrauten auf Tschechisch korrespondierte. Der deutsche Kaiser verstand seine Pläne nicht und ließ ihn fallen. Der Krieg begann als ein Kapitel der österreichischen Gegenreformation, als Konflikt zwischen den Habsburgern und den Ständen des Königreichs Böhmen, dessen Zugehörigkeit zum Reich zweifelhafter Natur war. Er endete als Krieg zwischen Frankreich, Schweden und Holland auf der einen Seite, Österreich und Spanien auf der anderen und Deutschland mitten darin und auf beiden Seiten, während um die böhmischen Freiheiten sich niemand mehr kümmerte. Große Kriege sind meistens zum Schluss völlig verschieden von dem, was sie am Anfang waren. Und man hat dann meistens vergessen, warum und über was sie überhaupt begonnen hatten. Sie beschleunigen aber auch und bestätigen im Rückblick Entwicklungen, die sowieso schon unterwegs waren, bringen an den Tag, was schon an der Tagesordnung war. Sie heben Völker oder Klassen oder Lebensweisen, die schon im Begriff waren, aufzusteigen. Sie stoßen jene, die schon im Niedergang begriffen waren, zu noch tieferer Stufe hinab. Der Dreißigjährige Krieg bestätigte eine Entwicklung, die das Deutsche Reich längst genommen hatte. Die Gewinner, insofern es bei dergleichen lang ausgedehnten Bränden überhaupt Gewinner gibt, waren die neuen Westmächte, Frankreich, Holland, auch Schweden. Die Gewinner waren übrigens die deutschen Fürsten, insofern sie auf eine selbstständige Existenz hinaus wollten, welche der Westfälische Frieden ihnen der Sache nach zugestand. Als Gewinner könnte man selbst das Haus Habsburg bezeichnen, das zwar von seinem Versuch, sich das Reich zu unterwerfen, hatte abstehen müssen, dafür aber als vom Reich getrennte, auf die österreichischen Lande, auf Ungarn und Böhmen gestützte europäische Macht aus dem Chaos des Krieges hervorging. Vom Reich getrennt, auch darum, weil es nun das Reich in Wirklichkeit nicht mehr gab. Das Reich also war das Opfer. Und das Volk, weil das Reich bisher doch immer noch eine Quelle des Rechtes und Rechtsschutzes gewesen war. Von nun an regierten die Landesfürsten lege absoluti, über dem Gesetze stehend, absolut. Das Opfer war vor allem die deutsche Kultur und Zivilisation. Man hat neuerdings versucht, die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges zu verkleinern, hat Statistiken, auf welche sich die Überlieferung von dem furchtbaren Bevölkerungsrückgang, von der Plünderung und Vernichtung der Städte, von den Qualen des Landvolkes stützt, als irrig nachgewiesen, hat kurz und gut den ganzen Krieg mehr oder weniger als eine Erfindung der preußischen, anti-habsburgischen Propaganda dargestellt. Daran mag im Einzelnen etwas sein. Noch Schiller hat sich bei seiner Beschreibung des Untergangs von Magdeburg auf protestantische Berichte gestützt. und noch auf ihn haben sie eben den Eindruck gemacht, welcher ihr Zweck war. Aber die Wirklichkeit dieser Katastrophe, der materiellen, psychologischen, moralischen Krise Europas, ist doch mit Händen zu greifen. Man spürt sie in den Klagen, den Gedichten und Liedern der Zeit, darunter sich herrliche befinden, in Grimmelshausens Roman vom abenteuerlichen Simplicissimus und selbst in den geschwollenen Korrespondenzen der Diplomaten. Ein noch immer reiches, blühendes Land wurde hier durch alljährliche Waffengänge und überpfiffige Machtprojekte allmählich zugrunde gerichtet, während man fast ununterbrochen verhandelte und von der hohen Wünschbarkeit des Friedens faselte. Wie Wallenstein schrieb, auf die Letzt, wenn alle Länder werden in Asche liegen, wird man doch Fried machen müssen. Der Wiederaufbau nahm Jahrzehnte, ja in gewissem Sinn Jahrhunderte in Anspruch. Weder im Zerstören noch im Aufbauen hatte man damals die wissenschaftliche Höhe erreicht wie in unseren Tagen. Deutschland, das schon im 16. Jahrhundert aus der Frontreihe der Geschichte hatte weichen müssen, war von nun an sehr im Hintergrund. Dies Verhältnis wurde noch verstärkt dadurch, dass sein Nachbar Frankreich so sehr in den Vordergrund geriet. Das französische große Jahrhundert begann, als der Dreißigjährige Krieg endete. Das Deutsche, das schon gegenüber dem Spanischen, dem Italienischen einen schweren Stand gehabt hatte, wich nun dem Französischen als Sprache der Höfe, der Politik, der Wissenschaft und Kultur. Und die deutschen Schriftsteller der nächsten 100 Jahre, mit Ausnahme des einen, göttlichen Leibniz, sind gering, wenn man sie mit den Franzosen derselben Epoche vergleicht.